Tut's weh? Geht schon. Wir sollten die Wunde desinfizieren. Ach, das ist halb so schlimm. Er muss dich sehr lieben, Troller. Er hat dich aus dem brennenden Haus gerettet. Ich nehme an, er braucht mich noch. Hm. Ja. Seine Mails sind eine Botschaft an dich. Sie besagt, ich denke wie du. Du bist der legale Arm eines Terroristen, Troller. Hör auf mit dem Scheiß. Kritik der mörderischen Vernunft. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jens Jola. 2. Teil. Was stand auf der Tafel in seinem Zimmer? Mein Kopf. Oh, das schmerzt. Bitte, versuch's. Es ging nicht nur um Hirnforschung. Aber ziemlich dick umrandet waren die Worte der Club. Mhm. Und es gab eine dicke Verbindungslinie zwischen dem Club und der Firma Braintech. Der Club sagt mir nichts. Es gibt Gerüchte über Korruption, Bestechung. Ja, das macht Siemens doch auch. Und Verbindungen zur CIA. Wer hat dir das erzählt? Pit Kern. Er recherchiert einen Artikel über Braintech. Soll am Samstag in der Welt erscheinen. Ach. Es soll ihm nicht gut gehen. Er ist von der Leiter gefallen. Ich habe euch doch gebeten, nicht zu kommen. Lasst ihn in Ruhe. Die Kerns wohnten in einem Reihenhaus in Zehlendorf. Um Gottes Willen, Troller. Haben sie dich etwa auch? Was? Wer? Ich darf euch nicht reinlassen, bitte. Versteht mich. Nur 5 Minuten. Außerdem würde ich Troller gern verarzten. Im Bad ist Jod. Ihr könntet uns einen Gefallen tun. Pitt muss dringend zum Arzt. Es dauert nicht lange. Zurück nimmt er dann ein Taxi. Als Pitt Kern erschien, war klar, er war nicht von der Leiter gefallen. Seine Augenbrauen waren geplatzt und genäht. An der rechten Schläfe klebte ein Pflaster. Es waren Russen oder Ukrainer. So brutale Gesichter, Scheiße. Im Auto hatte Pitt gestanden, dass er nicht zum Arzt wollte, sondern irgendwohin, wo sie reden konnten. Er fürchtete, man hätte ihm das Haus verwanzt. Sonntagabend. Einen Tag nach unserem Treffen, Jane. Wollten Sie Geld? Nein. Es hat was mit meinen Recherchen zu tun. Ich soll die Finger von Braintech lassen. Sonst hast du die Polizei benachrichtigt? Nein. Du Polizei rufen, wir uns kümmern um Frauen und Kinder. Oh. Und dein Artikel? Habe ich in die Tonne gekloppt. Und jetzt? Ich esse ein Stück Schokoladentorte. Pitt Kern schaute sich ängstlich um, aber außer 2 ältlichen Damen saß niemand in der verglasten Veranda des Wirtshauses. Ich erzähle euch die Geschichte, die mich von allen MK-Ultra-Geschichten am meisten berührt hat. MK? Mind Control. Warum die das mit K schreiben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es russisch aussieht. Sie dachten, die Russen machen es, die Chinesen machen es, also machen wir es auch. Es gab da einen gewissen Dr. Robert G. Heath, der mit ESB-Techniken arbeitete. Mit was für Techniken? Electrical Stimulation of the Brain. Er pflanzte einem jungen Schwarzen 18 hauchdünne Drähte ins Gehirn und verband die dann mit einer Batterie. Dann brachte er ihn dazu, sich per Knopfdruck bis 1005 mA Stromstöße ins sexuelle Lustzentrum zu jagen und von Orgasmus zu Orgasmus zu taumeln. Er führte ihm dabei heterosexuelle Pornofilme vor. Ja. Das Ziel, den Mann umzupolen. Der war schwul. Und das Experiment gelang. Als mein Dr. Heath später fragte, ob er das ethisch vertreten könne, sagte er, warum nicht? Oh, ist das gruselig. Ein anderer prominenter Experte in Sachen Gedankenkontrolle war Dr. Ewan Cameron von der McGill University in Montreal. Okay. Er arbeitete mit LSD und Elektroschocks. Eines seiner Opfer, Valerie Orlikow, bekam 1988 von der Regierung der Vereinigten Staaten eine Entschädigung von $750.000, weil Dr. Cameron seine Experimente ohne Wissen der Patientin im Auftrag der CIA durchgeführt hatte. Auftrag der CIA. Viele haben mit der CIA zusammengearbeitet, mit dem Ziel, das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren und ihr Verhalten zu steuern. Das geheime Ziel? Schafft uns den perfekt manipulierbaren Menschen. Ich war nicht dabei, als ihr euch neulich getroffen habt. Worum ging's da? Um Braintech. Pete hat gesagt, er hätte sich die Finanzen der Firma genauer angeschaut und sei auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Ich kann nämlich beweisen, dass Braintech zu 15% der CIA und dem Pentagon gehört. Also, und das hätte in deinem Artikel gestanden? Ja, unter anderem. Braintech beteiligt sich in großem Umfang an der Finanzierung wissenschaftlicher Institute. Zum Beispiel IFAN, das der ermordete Ritter geleitet hat. Oder das Frankfurter Institut von dem ermordeten Professor Kronios. Und damit finanzieren das Pentagon und die CIA indirekt die Forschung dieser Institute. Und das kannst du beweisen? Es gibt eine Liste mit allen Personen drauf, die von Braintech illegale Zuwendungen erhalten. Einschließlich der Beträge und der Schweizer Nummernkonten, auf die die Gelder gezahlt werden. Und wo ist die Liste jetzt? Ich weiß nicht. Ich hatte einen Informanten bei Braintech. Er hatte geschäftlich in Berlin zu tun. Ich wollte ihn am Montag treffen, in Mancini. Wir hätten dort zufällig nebeneinander gesessen. Er hätte einen USB-Stick liegen gelassen. Der Informant konnte den Termin nicht wahrnehmen. Warum? Er ist am Sonntagabend auf der Finchley Road in London von einem Auto überfahren worden. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Und ich fürchte, dein englischer Freund hat was damit zu tun. Wer? Nein. Ja, er schreibt für die Sun, aber du hast nichts von der Liste erzählt. Ich habe einen Informanten aus der Firma erwähnt. Das war ein Wort zu viel. Seit wann kennst du Frank Teschemacher? Ungefähr eine Woche. Frank Teschemacher, also. Könnte er auf der Gehaltsliste von Braintech stehen? Ich werde nicht den Eifersüchtigen spielen. Kennst du Teschemacher auch? Ich werde nicht um sie kämpfen. Nein, ich höre zum ersten Mal von ihm. Diese vorgeführte Gleichgültigkeit macht einen auf cool. Als wäre der Name Teschemacher nie gefallen. Um sich selbst Gewissheit zu verschaffen, flog Jane nach London. Komm endlich nach Hause, Frank Teschemacher. Und glaub nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Glücklicherweise konnte sie ein Zimmer im Mayfair buchen. Mit Blick auf das dreistöckige Haus, in dem sich Franks Apartment befand. Es brannte kein Licht. Sie hatte vergeblich bei ihm geklingelt. Anrufen wollte sie nicht. Es ist ein Irrtum. Frank war es nicht. Niemals. Sie saß am Fenster und beobachtete die Straße. Es war Nacht. Plötzlich sah sie eine Gestalt in einem hellen Mantel herankommen. Bald darauf ging in seiner Wohnung Licht an. Ja, Teschemacher? Ich bin's, Jane. Jane? Wenn du ans Fenster kommst, kannst du mich sehen. Da ist niemand auf der Straße. Warte, ich mach Licht. Jetzt sah er sie. Er winkte. Was machst du in London? Recherchen. Komm rüber. Ich hab noch einen guten Tempranillo. Frank stand oben an der Tür. Er wollte sie umarmen. Sie gab ihm die Hand, übersah sein Stirnrunzeln und folgte ihm ins Wohnzimmer. Was ist deine Verbindung zum Braintech, Frank? Was hast du ihnen gesagt, nachdem wir im Lang Wong die beiden Kollegen getroffen hatten? Ist das ein Verhör? Ja. Okay. Was willst du wissen? Was hast du mit Braintech zu tun? Ich mache Pressearbeit für Braintech. Auf der Website steht mein Name. Und die Sun erlaubt das? Ich bin nur freier Mitarbeiter. Ich schreibe über Kriminalfälle. Das kollidiert nicht mit den Interessen von Braintech. Warum hast du uns das verschwiegen? Keiner hat danach gefragt. Als Pitt Kern von seinen Recherchen erzählte, hättest du es sagen müssen. Warum? Warum? Er kannte ja nicht mal meinen Namen. Ausflüchte. Gut. Ich habe gedacht, ich erfahre mehr, weil es mir neu war. Was? Dass es Beweise gab für die Gerüchte über die Bestechungsgelder und dass ein deutscher Journalist einen Informanten in der Firma hatte. Und die CIA? Und das Pentagon? Die interessieren sich für jede strategisch relevante Technologie. Ich wusste nicht, dass Braintech zur Hälfte der CIA und dem Pentagon gehört. Was ist daran so verwerflich? Verwerflich ist, dass du eure Sicherheitsabteilung oder wen auch immer informiert hast, dass Pitt Kern einen Informanten bei Braintech hatte. Und dass der oder die dafür gesorgt hat, dass Kern zusammengeschlagen wurde und der Informant auf der Finchley Road einen tödlichen Unfall hatte. Chris? Chris Wheeler? Oh. Ich wusste nicht, dass Chris Informant war. Ich kannte ihn. Wir mochten uns. Was für einen Job hatte er in der Firma? Finanzabteilung. Wenn es eine schwarze Kasse gab, dann nicht ohne sein Wissen. Wem hast du von unserem Gespräch erzählt? Einem Kollegen, der mit mir zusammen die Pressearbeit macht. Ah, ich Idiot. Hast du was zu trinken? Er ging zur Küchennische und kam mit einer Flasche Rotwein und zwei Gläsern zurück. Ich wollte sie aufmachen, wenn du wiederkommst. Gib mir eine Chance, Jane. Ich will die Liste, Frank. Mit den Konten. Mit den Empfängern. Hilfst du mir dabei? Sie blieb die Nacht bei ihm. Sie berührten sich kaum. Aber sie konnten auch nicht auseinandergehen. Troller hatte Kowalski, den Doku-Redakteur, von Fazit aufgesucht und von der Tafel und den Abkürzungen erzählt, die er im Arbeitszimmer von Kant gesehen und noch im Kopf hatte, und ihn gebeten, zu recherchieren, insbesondere etwas über den Club. Dann ging er in sein Lieblingsrestaurant, suchte sich einen Platz im hinteren Raum und bestellte. Ich bin in der Leibnizstraße im Restaurant Europa. Wenn Sie zu mir kommen, erzähle ich Ihnen was Wichtiges, Frau Kommissarin. Wie wichtig? Ich weiß, wer Kant ist. Während er Ochsenbäckchen in Barolo aß, kam Rita Graf auf ihn zu. Er berichtete, wie sie dem Professor den Namen entlockt hatten, bei der Recherche im Internet auf dessen Verbindung zur Tierschützerin gestoßen waren, auf ihrem Hof sein Häuschen entdeckten und wie es in Flammen aufging, als er sich da umsah. Daniel Burton ist Kant. Er muss mich gerettet haben. Vielleicht denkt er, ich billige seine Morde. Sagen Sie mal, werde ich immer noch verdächtigt? Wir warten noch auf das Ergebnis der Spurenanalyse. Oh, prima. Aber Sie können sich ja mal um Daniel Burton kümmern. Ja, das machen wir. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ich werde dieser Tierschützerin einen Besuch abstatten. Und rufen Sie mich an, bevor Sie das nächste Mal ein Haus einbrechen. Troller blätterte wahllos in dem 400-Seiten-Dossier, das der Doku-Redakteur ihm zusammengestellt hatte. Dr. Delgado. Der erste Wissenschaftler, der sich auf die Implantation von Elektroden ins Gehirn spezialisiert hat. In seiner Tradition arbeiten die Verfasser des Manifests. Der freie Wille ist eine Illusion, das die ermordeten Forscher unterzeichnet haben. Wir bringen euch die Instrumente für die Kontrolle der Gesellschaft. Das ist die Botschaft, die Sie auf Ihre Skalpelle, Bohrer und Tomographen geschrieben haben. Du weißt, wie ich denke. Du kennst meine Argumente gegen den Terror der Wissenschaft. Du nennst dich Kant, weil du weißt, dass ich Kantianer bin. Dass ich die Ansicht vertrete, Aufklärung und freies Denken sind von der Wissenschaft bedroht. Wo finde ich dich, Daniel Burton? Ich muss nach Frankfurt. Ich muss direkt am Tatort recherchieren. Er nahm den Zug um 6.33 Uhr, war um 10.44 Uhr in Frankfurt und stieg um 11.25 Uhr die Stufen zum Institut hinauf, das in einer klassizistischen Villa beheimatet war. Kann ich Ihnen helfen? Troller, ich bin der Wissenschaftsjournalist von Fazit. Es war düster in der Halle. Leiser, Dr. Martin Leiser. Altes Fischgrätparkett. Ich bin einer von Professor Gronius Assistenten. Holztäfelung an den Wänden. Sie wissen ja, was passiert ist. Schrecklich. Ja, ich weiß. Der Professor und die Kollegin sind erschossen worden. Im MRT-Raum, ja. Warum da? Was haben die da gemacht? Naja, ich denke eine Magnetresonanztomographie. Ja, aber das war doch ein Interview. Der Mörder hat sich doch als Journalist ausgegeben. Aber der Professor hat gern MRTs gemacht, zu Demonstrationszwecken. Er hat es genossen, Leute in die Röhre zu schießen. Also jetzt Moment mal, wollen Sie damit sagen, er hat vorher seinen Mörder gescannt? Aber ich meine, das würde doch heißen, dass die Aufnahmen noch im Computer sind. Eigentlich schon, ja. Ja, könnte man das mal nachsehen? Naja, der Raum ist versiegelt. Außerdem, er hat die Festplatte mitgenommen. Wer? Der Mörder. Woher wissen Sie das? Sagen Sie, können Sie sich eigentlich ausweisen? Ja, klar, selbstverständlich, hier. Mein Presseausweis. Aha, entschuldigen Sie, es ist nur so, man wird misstrauisch. Nee, schon klar. Das wäre auch wirklich zu schön gewesen. Ein Hirnscan von einem Mörder. Moment mal. Man könnte mal auf dem Zentralcomputer nachschauen. Wie bitte? Wir machen automatische Backups. Aus Sicherheitsgründen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was Chris in der Finchley Road gemacht hat. Achso, nach Aussage seiner Frau war er in der Firma, um seine Reise vorzubereiten. Aber der Weg von Reading zu seinem Haus führt nicht über die Finchley Road. Moment. Entschuldigung. Ja? Rate mal, was ich hier in der Hand halte. Jetzt mach's nicht so spannend. Den Hirnscan von Dr. Richard Troller. Dein Hirnscan? Nein, eben nicht. Der falsche Troller hat sich von Gronius in den Kernspin schieben lassen. Nein. Troller berichtete von seinen Recherchen. Übrigens... Sie fand vieles ziemlich abstrus. Taschenmacher gehört zu den Guten. Wann kommst du zurück? Wahrscheinlich morgen. Sehen wir uns? Du meldest dich, ja? Ja. So. Also. Chris Wheeler. Chris wollte am nächsten Tag nach Berlin fliegen und deinem Kollegen die Liste geben. In welcher Form? Pitt hat was von einem USB-Stick gesagt. Die haben verzweifelt danach gesucht und nichts gefunden. Sieht so aus. Dann ist er noch irgendwo. Ja, aber wo? Ja, irgendwo auf dem Weg von Willesden Green nach Heathrow. Mein Gott. Lass uns gehen. Wohin? Nach Hause. Frank sah sich aufmerksam um, als sie in die Half Moon Street, in der seine Wohnung lag, einbogen. Küss mich, Jane. Vor seinem Apartment parkte ein Auto. Er umarmte sie leidenschaftlich, konnte nicht aufhören, sie zu küssen. Ein Spiel. Lass uns ins Hotel gehen. Schön. Eng umschlungen, zwei Verliebte, gingen sie über die Straße zum Hoteleingang. Frank Teschemacher. Ich wohne gegenüber. Sagen Sie, hat jemand etwas für mich hinterlegt? Der Portier reichte ihm einen violetten Briefumschlag. Frank nahm ihn im Tausch gegen eine 5-Pfund-Note entgegen. Kann ich noch was für Sie tun? Ja, ich brauche ein Doppelzimmer. Sie wohnen doch gegenüber. Ich habe meinen Schlüssel im Büro vergessen. Nummer 23 ist frei. Die kommen uns nach. Ich gebe meinen Schlüssel nie ab. Der Portier weiß nicht, dass ich hier auch ein Zimmer habe. Sie gingen in Janes Zimmer. Es lag nicht weit entfernt von Nummer 23. Ein USB-Stick. Hast du dein Notebook dabei? Ja, natürlich. Kommt man hier ins Netz? Ja. Ja, dann los. Während Frank an der Zimmertür stand und lauschte, steckte Jane den Stick in das Notebook. Ich schicke die Dateien an meine eigene E-Mail-Adresse, okay? Ja. Tür aufmachen, sofort. Beeil dich. Ja, und dann die von Troller. Bist du soweit? Es dauert noch. Moment. Jetzt fragen sie bestimmt am Empfang nach meiner Zimmernummer. Sie zogen sich aus. Frank riss die Überdecke vom Bett. Er gab Jane Zeichen. Sie versteckte das Notebook unter dem Kopfkissen. Wo ist das Ding? Oh Mist. Sie nahm ihn aus dem Notebook. Frank hüpfte zum Schreibtisch und ließ ihn wieder im Umschlag verschwinden. Wenn Sie nicht öffnen, schlagen Sie die Tür ein. Oh! Moment! Ich muss mir erst was anziehen. Verdammt nochmal, was ist denn los? Ihre Blicke fielen auf Jane, die nackt auf dem Bett saß. Das Kopfkissen im Schoß. Sie haben eine Nachricht von Mr. Wheeler bekommen. Wer sind Sie? MI6. Der Auslandsnachrichtendienst. Können Sie sich ausweisen? Hier? Wo ist die Nachricht? Bitte. Ein Brief war nicht dabei. Ich hatte noch keine Gelegenheit, einen Blick auf den Inhalt zu werfen. Der jüngere der Männer bewachte Jane mit seinen Augen. Sie bedeckte verschämt ihren Busen, ordnete ihre Haare. Wo ist Ihr Notebook? Drüben. In meinem Apartment. Sie wissen ja, dass ich da wohne. Aha. Und was machen Sie denn hier? Ja, ehrlich gesagt, ich hatte was anderes im Kopf. Na, Sie verstehen. Oh doch. Na dann, viel Spaß. Troller hatte auch Professor Block angerufen und ihn informiert, dass er ein MRT von Kants Kopf hatte. Block forderte ihn auf, sofort nach Bremen zu kommen, empfing Troller dort vollständig angezogen im Krankenzimmer und führte ihn gleich in die neurologische Abteilung. Okay, da haben wir das Ding. Er zeigte auf den Bereich im Innern des Hirns, das limbische System, in dem sich der seepferdchenförmige Hippocampus befand und an dessen Ende die mandelkerngroße Amygdala. Sie sollte rot aufglühen, wenn er ihm Horrorfotos einspielt. Aber es macht seine Amygdala nichts. Ja, ist das angeboren? Die Taubheit der Amygdala? Kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle wundert es mich, dass Gronius nicht sofort Reise ausgenommen hat. Hier. Der muss doch Kopfschmerzen haben, wie verrückt. Mein Gott, ist das eine Anomalie? Eine Geschwulst an der Schädelbasis im Bereich des fünften Hirnnervs. Das gibt's doch nicht. Er hat Schmerzen, sagen Sie. Dieses Meningeum drückt gewaltig auf den fünften Hirnnerv. Ja, was heißt das? Trigeminus. Er leidet unter einer rechtschaffenen Trigeminusneuralgie. Symptome? Vernichtungsschmerz. Anfallartig. Kommt, wann es will, überfallartig. Drei, vier Sekunden lang. Sie wünschen, mausetot zu sein. Aber das kann uns ja egal sein. Wie oft kann man das? Immer wieder sagen, es war schön mit dir, aber nun ist Schluss. Frank hatte sie nicht nach Heathrow begleitet. Er wollte es, aber sie nicht. Ich liebe dich, Frank. Aber es geht nicht. Ich werde Troller nicht verlassen. Sie hatte die Braintech-Dateien noch nicht angeschaut. Sie waren mit einem Passwort gesichert. Erst kurz vor ihrer Abfahrt hatten sie den Stick mit den geöffneten Dateien von einem Hacker abgeholt. Eine Sensation. Der Stoff, aus dem die Stories sind. Titel: Das Braintech-Komplott. Er hätte mit dem Zug nach Berlin zurückfahren können, aber fliegen ging schneller. Wir werden das Rätsel lösen. Interview mit Jonathan Maynard, Direktor des Center for Computational Neuroscience, Nassau, Bahamas. Er blätterte durch die Zeitungen. Daniel Burton, Lawrence Block, Jonathan Maynard. Die drei Musketiere von der Harvard Medical School. Der eine ein Mörder, der zweite sein Opfer. Und der dritte? John F. Maynard ist einer der Referenten auf dem Internationalen Kongress der Neurowissenschaftler, der am Sonntag in Berlin eröffnet wird. Das Interview wurde in Berlin geführt. Man muss ihn warnen. Wo bist du? Das Letzte, was sie von ihm wusste, war, dass er die Hirnscans des Mörders bekommen hatte. In Tegel, gerade gelandet. Oh, ich auch. Wir könnten uns ein Taxi teilen. Ein paar Augenblicke später lagen sie sich in den Armen. Wie gut sie sich anfühlt. Schön, wieder da zu sein. Aber will ich sie noch? Ich liebe dich. Ich kann ihr nicht mehr glauben. Und Mr. Teschemacher? Was soll mit ihm sein? Du hast gesagt, er gehört zu den Guten. Als sie im Taxi saßen, erzählten sie sich, was passiert war. Sie war noch nie so schön. Über das Wo und Wie der Dateiübergabe sprach Jane nicht. So strahlend. Ich hätte einfach sagen sollen, ich liebe dich auch. Jane hatte vorgeschlagen, in ihre Wohnung zu fahren, um die Braintech-Dateien gemeinsam anzuschauen. Also gut. Vergessen wir die Gefühle. Es waren exakt 43 Namen auf der Liste, die Chris Wheeler für Pitcairn kopiert hatte. Alles deutsche Namen. Professoren, Journalisten, Bundestagsabgeordnete und sogar der Forschungsminister. Mehr oder weniger schlecht verschlüsselt. Und das ist nur die Liste für Deutschland. Hm. Block steht nicht drauf. Das bedeutet, dass es Kant nicht um Braintech geht. Oh, ja, oder nicht nur. Es geht um den Club. Du meinst, er könnte am Sonntag oder Montag während des Kongresses zum großen Schlag ausholen? Richtig. Also, Block wollte er beseitigen, weil er ihn wiedererkennen konnte. Aha. Von den anderen wollte er Informationen. Ja. Was für welche? Ja, das ist die Frage. Schau mal, hier zum Beispiel, die Abkürzung Kraut. Wer könnte das sein? Krauthammer. Alois. Kenn ich nicht. Neuroethiker. Einer der Philosophen, die begriffen haben, dass Gehirnforschung eine Goldgrube für öffentliche Aufmerksamkeit ist. Wieso Ethiker? Warum fragen wir ihn nicht selbst? Er ist der Hauptredner auf dem Kongress. In weniger als einer halben Stunde hatte Troller einen Interviewtermin mit Alois Krauthammer arrangiert. Du bleibst doch heute Nacht hier, oder? Am nächsten Morgen fuhren sie nach Bazzaro am Scharmützelsee. Hatten Sie eine gute Fahrt? Krauthammer führte sie in eine Wohnhalle mit Blick auf das Wasser. Schön hier. Ja, ich hab's von meiner Frau geerbt. Sie starb vor einem halben Jahr an Krebs. Oh, das tut mir leid. Oh. Kann ich Ihnen denn was anbieten? Danke, nein. Ja, nein, vielleicht später. Komisch, ich hatte Sie anders in Erinnerung. Dicker. Naja. Wir sind ständig dabei, die Wirklichkeit zu konstruieren. Wenn jemand meinen Namen hört und meinen Bart und das wirre Haar sieht, dann denkt er, der Mann ist dick. Nehmen Sie doch Platz. Ja. So, was wollen Sie wissen? Sie hatten vereinbart, den Professor erst einmal reden zu lassen. Ich habe die Kollegen davor gewarnt, dieses Manifest zu schreiben. Der freie Wille ist eine Illusion, sagen die Hirnforscher. Damit schwindet die Grundlage aller bisherigen Moral. Die Vernunftethik besagt, dass der Mensch durchaus mit einem freien Willen begabt ist. Also unser Anliegen ist es, Wissenschaft und Ethik zu versöhnen. Wäre es nicht eher Ihre Aufgabe, der Wissenschaft Grenzen zu setzen? Sie wollen einen Stopp der Forschung? Ja. Interessant. Ich denke, die Neuroethik hat vor allem die Funktion, Wissenschaft und Industrie vor ernsthaften Kritikern zu schützen. Also ich protestiere, dass man uns quasi als Handlanger der Industrie diffamiert. Sind Sie das nicht? Das ist ungeheuerlich. Was sagt Ihnen die Zahl 5732-9081? Wie bitte? Das ist die Nummer Ihres Kontos in der Schweiz, auf das Ihnen BrainTech monatlich 5000 Euro überweist. Krauthammer ging zur Fensterfront, sah in den Garten hinaus und massierte sich mit beiden Händen die Stirn. Ich schäme mich. Was war die Gegenleistung? Dass ich gewisse Nachforschungen nicht mehr weiterverfolgt habe. Wer sind denn die da? Zwei dunkel gekleidete, vierschrötige Männer gingen durch den Garten. Ihre Freunde von BrainTech vermutlich. Zwei haben einen Kollegen von uns zusammengeschlagen. Ja, wieso kommen die denn hierher? Entweder sie sind Ihnen gefolgt oder uns. Das hätten Sie verhindern müssen! Rufen Sie die Polizei. Die Polizei kommt gleich. Da habe ich aber Angst. Polizei, unser Freund. Freund und Helfer. Was wollen Sie vom Professor? Recherche, manchmal ungesund. Sehr ungesund. Wir haben uns gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bei Gelegenheit. Intim. Sie schlenderten den Rasen hinauf und machten sich auf den Weg nach draußen. Grüner Audi. Kennzeichen BKV6862. Tja, bei der Polizei war immer besetzt. Aber ich bewundere Ihren Mut. Krauthammer ging in die Küche, um einen Kaffee zu kochen. Jane folgte ihm, um zu helfen. Hübscher Löffel. Oh, gefällt er Ihnen? Kommt aus China. Sie können ihn behalten. Danke. Also mal vorausgesetzt, Sie halten meinen Namen bei der Sache heraus. Nein, niemals. Lass ihn doch erst mal ausreden. Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Über BrainTech, über den Club, alles. Der Professor ließ sich Zeit. Er erwähnte die Erfindung der bildgebenden Verfahren, die den Forschern ermöglichten, einen Blick in das Gehirn zu werfen, und die Anstrengungen der Firmen, die Technologie zu vermarkten. Wer ist der Club? Sie sollten sich die Sache so vorstellen. Mitte der 80er Jahre kommt ein amerikanischer Milliardär, nennen wir ihn mal Mr. X, ein Manager, während eines Fluges oder auf einer Party mit einem Wissenschaftler der Harvard-Universität namens Y über die Hirnforschung ins Gespräch. Und dieser Mr. Y entwickelt ihm die Vision einer zukünftigen Gesellschaft, in der die Hirne miteinander und mit Computern vernetzt werden. Und bald darauf bekommt Mr. Y das Angebot, für ihn zu arbeiten. Ein Jahr später berufen beide eine geheime Konferenz ein, zu der Hirnforscher, Biologen, Soziologen und Philosophen eingeladen sind. Die Ergebnisse werden im Grundsatzprogramm des Clubs zusammengetragen. Sein Titel: Rebuilding the Mankind. Auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Können Sie uns das besorgen? Leider nein. Das ist alles? Ob Sie es glauben oder nicht, dahinter steht als geheimes Zentrum einer bewusst in Gang gesetzten und weltweit gesteuerten Bewegung. Ja. Oh! Ist alles in Ordnung? Alles okay. Er fasste sich ins Gesicht und beugte sich vor. Sie müssen gehen. Seit meine Frau gestorben ist, habe ich immer wieder diese Anfälle. Vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag auf dem Kongress. Irgendwas ist faul an der Sache. Mr. X und Mr. Y, das klingt doch reichlich abstrus. Warum sollte er die Geschichte erfunden haben? Jane klopfte mit dem Löffel, den sie von Krauthammer erhalten hatte, gegen ihre Nasenspitze. Was? Komisch. Schmeckt salzig. Der China-Löffel, den er dir geschenkt hat. Ja, wieso hat denn der Salz in seinen Kaffee? Natürlich. Wie bitte? Das war nicht Krauthammer. Noch an der Autobahnausfahrt rief Troller Rita Graf an und erzählte ihr von der Begegnung mit dem falschen Krauthammer. Den Polizeieinsatz bekamen sie nicht mit. Es war niemand mehr im Haus, nur ein toter Mann. Jane und Troller konnten bezeugen, dass der Tote nicht der Mann war, mit dem sie das Interview geführt hatten. Kants Bart und Perücke waren täuschend ähnlich gewesen. Der echte Krauthammer war größer und dicker. Eine Kugel hatte ihn getötet. Kant musste sich auf Janes und Trollers Computer eingehackt und die E-Mails abgefangen haben. Sie haben gestern ein Leben gerettet. Durch Ihren Anruf. Sie hatten sich zufällig auf der Kantstraße getroffen. Kant oder Daniel Burton hat sich als Zimmerkellner verkleidet, in Professor Maynards Hotel eingeschlichen und einen Weinkühler mit einer Flasche Champagner ins Zimmer gebracht. Wieder eine Bombe. Zum Glück hat der Polizist, den wir nach ihrem Anruf dahin geschickt haben, den Professor gefragt, ob er Champagner bestellt hatte. Hatte er nicht. Und noch eine gute Nachricht. Sie haben in Frankfurt keine Spuren von mir gefunden. Oh, woher wissen Sie das? Troller erzählte, die Informationen über den Tumor in Kants Kopf seien ausschlaggebend dafür gewesen, dass sie die Krauthammermaske durchschaut hatten. Die CD kann ich Ihnen morgen ins ICC bringen. Sie sind doch auch auf dem Kongress. Ich war gerade schon da, wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Aber jetzt muss ich nach Hause. Ich sollte bei ihm sein. Oder er bei mir. Aber die Braintech-Story... Wo bist du? In Europa. Oh, mit wem? Allein. Kommst du morgen mit auf den Kongress? Die Eröffnungsveranstaltung ist um 10. Ich brauche noch Zeit für den Artikel. Vielleicht komme ich am Nachmittag. Okay. Pass auf dich auf. Du auch. Troller hatte Kollegen begrüßt und Rita Graf die CD mit Kants Scan gegeben. Was würde ich an seiner Stelle tun? Er setzte sich auf einen Außenplatz ziemlich weit oben im Auditorium und studierte das Programm des dreitägigen Kongresses. Wenn am ersten Tag nichts passiert, wird man aufatmen. Wenn am zweiten Tag alles gut geht, kommt Routinestimmung auf. Am dritten Tag... Es war kurz vor 10. Gleich wurde die Konferenz vom Präsidenten der FENS eröffnet, der Federation of European Neuroscience Societies. Bist du fertig mit dem Artikel? Darum geht's nicht. Ich war gerade noch mal in Bad Saro. Im Haus von Krauthammer? Das ist doch versiegelt. Ja, ich bin eingebrochen durch die Terrassentür. In der Küche hing so ein Apothekenkalender. Das ist mir wieder eingefallen. Jetzt lach nicht. Der heutige Tag war eingekreist. Ja und? Da stand eine Adresse, gleich bei dir um die Ecke am Wannsee. Ja, gibt's eine Zeitangabe? 10.30 Uhr. Wie wär's, wenn du hinfährst? Ich komme nach, wenn ich meinen Artikel an die Redaktion gemeldet habe. Troller! Was? Sei vorsichtig. Erster Stock. Zweiter Stock. Soll ich die Kommissarin anrufen? Oder Troller zurückhalten? Während sie von Bad Saro nach Berlin zurückfuhr, hatte Jane ein ungutes Gefühl. Dritter Stock. Vierter Stock. Dachgeschoss. Komisch. Es riecht so sauer. Sie blickte in den Lauf einer Pistole. Herr Dr. Troller? Eine herrschaftliche Gründerzeit-Villa. Im Vorgarten hohe Kiefern. In Ordnung. Dazwischen die teuersten Autos. Das Doppeltor war bewacht. Hier, das wurde für Sie hinterlegt. Oh, danke. Troller hatte vorgegeben, er werde erwartet und seinen Ausweis gezeigt. Aber Sie können da nicht hinein. Sie hatten ihn durchgelassen. Was? Wieso? Ist das keine Einladung? Nein, das ist einfach nur ein Brief. In der Empfangshalle musste er sich nochmals legitimieren. Von wem? Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Ja, schon klar, aber... Tut mir leid. Ja, gut, dann... Wir sind beinahe am Ziel, Troller. Geh ins Nebengebäude, Parterre, am Ende des Flurs. Es ist alles vorbereitet. Ich kann leider nicht anwesend sein. Alles Weitere ist deine Aufgabe. K. Im Umschlag war noch etwas Hartes. Ein Sicherheitsschlüssel mit einem Anhänger. Darauf stand eine Zimmernummer. 114. Troller schlenderte zum Nebengebäude, wo die Gästezimmer untergebracht waren. Das Zimmer war nicht besonders groß, die Vorhänge zugezogen. Auf dem Biedermeier-Sekretär stand ein eingeschaltetes Notebook. Daneben lag ein kleiner Stapel DVD-Rohlinge und noch ein Umschlag. Die Aufzeichnung des Kongresses hat begonnen. Die eingelegte DVD reicht für 2 Stunden. Danach musste sie wechseln. Der Club. Auf dem Bildschirm erschien die Live-Übertragung einer Tagung oder Konferenz. Der Gründer und Sponsor unseres Clubs, Ron Geppert. Neben dem Rednerpult stand ein weißer Konferenztisch mit 5 Stühlen. Vom Saal waren nur die vorderen Reihen zu sehen. Mr. X. Die neueste Idee seiner Firma. Die Entwicklung einer Software, die direkt auf die Gehirnströme des Computerbenutzers reagiert. Unter den Teilnehmern, die sich nach dem Milliardär umdrehten, erkannte Troller einige Gesichter, die zu den Verfassern des Manifests gehörten. Kant hat mich von Anfang an in seine Pläne eingebaut. Und ich spiele mit. Aber ich bin ja nur Beobachter. Ich wechsle die DVDs und nehme den Mitschnitt mit nach Hause. Als nächster spricht Lauren Sims, Terrorismusforscher an der Columbia University, New York. Bitte, Larry. Was interessiert dich daran, Daniel? Sie ist sexy. Hm? Eine Viertelstunde nur. Im Schlafzimmer. Willst du zuschauen? Ja. Sie hatten sie an einen Stuhl gefesselt. Ihr Mund war nicht geknebelt. Kneifzange für Fingernägel. Ich werde kooperieren. Oder Schraubenzieher für Ohren und Augen. Schreien ist sinnlos. Spritze macht manche Zunge locker. Ich Idiot. Warum habe ich die Datei nicht abgeschickt? Was wollen Sie wissen? Sie wollten wissen, warum sie in Bazzaro gewesen war. An welchem Artikel sie arbeitete. Warum sie in London gewesen war. Sie nannte Franks Namen. Pravdu. Fragt sich nur, ob ganze Wahrheit... Vielleicht ich sie doch erst in Schlafzimmer... Knisch, halt's Maul. Dateien aus London? Von Brente? Ja. Wo? Auf meinem Notebook. Und wo gesichert? Du willst Zange oder Schraubenzieher? Der Schlüsselbund. Da ist... Ein Reißverschluss an der Seite. Der Jüngere griff sich das schwarze Etui und holte den USB-Stick heraus, auf dem ihr Artikel und die BrainTech-Dateien gespeichert waren. Wo ist dieser Mann? Wo ist Troller? Fragen Sie ihn doch. Er kommt hier? Ja, bald. Jane Anderson, Nachrichten nach dem Piep. Danke. Hallo Jane, bist du da? Ich wollte dir nur sagen, ich bin drin. Ich versuche später nochmal. Es kann sein, dass er noch am ITC ist. Danke, Bill. Und nun möchte ich einen Kollegen vorstellen, der sich wie mit der neurologischen Basis von Religion und Aberglauben befasst. Rafa Dalgorian von der Case Western University. Warum melden Sie sich nicht? Sie muss längst aus Bazzaro zurück sein. Troller rief in der Redaktion an. Zuletzt hatte sie Kontakt zu Kowalski, dem Doku-Redakteur. Er wollte versuchen, Jane zu erreichen. Wer hat Dateien von BrainTech? Engländer auch? Ich weiß nicht. Lass mich. Und dann sie weiß. Wir haben die Dateien auf mein Notebook kopiert. Und dann haben wir geschlafen. Vielleicht hat Frank in der Nacht die Dateien kopiert. Controller? Nein. Dreist gelogen. Dann gucken wir in den Computer. Слушай, она моя, если мы узнаем, что она память поделилась с кем-то этими файлами. Nicht zittern, Jane. Jane hatte 3 E-Mail-Adressen. Die Fazitadresse... Eine T-Online-Adresse, eine GMX-Adresse. Zuerst würde der Russe die T-Online-Mail sehen. Wie andere Adresse. Fazit. Ja. Sie will es einfach. Sie ist heiß. Sag Adresse und Passwort. jane.anderson@fazit.de. Passwort, Susanne. Ah, ich bin drin. Du wirst nichts finden. Wir wollen jetzt mit der Diskussion unter dem Motto Jenseits des Humanismus beginnen. Auf dem Podium hatten 5 Konferenzteilnehmer Platz genommen. Troller kannte alle, bis auf den Leiter der Forschungsabteilung von BrainTech, James Lassiter. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Pete? Troller, ich bin im ICC. Hast du Jane gesehen? Nein. Hör mal, mein Akku ist gleich leer. Bitte versuch, Jane zu erreichen. Ich mach mir Sorgen um sie, okay? Warum bist du nicht hier? Später. Großes Indianergeheimnis? Indianergeheimnis? Daniel? Natürlich. Es war dieses Wort, das den Knoten in Trollers Kopf platzen ließ. Der Freundschaftspakt. Die Blutsbruderschaft. Er hatte sich in der Schule mit dem zarten Jungen angefreundet, nachdem er auf dem Schulhof für ihn in die Bresche gesprungen war. Ich hab's dem Dicken gezeigt. Dein Nasenbein war gebrochen. Daniel kam aus reichem Elternhaus. Sein Vater war Reeder. Es gab einen Chauffeur und andere Dienstboten. Sie gingen spazieren, fuhren Tretboot, waren im Kino, im Theater. Deine Mutter sah dir ähnlich. Blond, klein, zart, sehr schön. Ich hab mich in sie verliebt. Dann stürzte Daniels Vater mit seinem Flugzeug ab. Die Mutter war mit an Bord. Der Junge kam zu Verwandten ins Ausland. Daniel Iversen. Manchmal geschieht es eben, dass einem das Liebste auf der Welt fortgerissen wird. Das hat Kant alias Daniel Burton geschrieben. Auch Kant, der Philosoph, hat seine Mutter früh verloren. Sie kennen meine These. Das Projekt des Humanismus ist gescheitert. Die Welt, der Mensch, ist aus dem Fugen. Was wir heute brauchen, ist eine Neuzüchtung des Menschen. Es geht doch um die Freiwilligkeit. Oder darum, ob wir den Menschen die Atheismuspille mit Gewalt einflößen. Da soll ich darauf warten, dass die Verrückten zu mir kommen und sagen, bitte, Mr. Lassiter, befreien Sie mich von meinem Gotteswahn. Nein, Herrschaft, ich handle. Ich befreie Sie von Ihrem Wahn. Ob Sie wollen oder nicht. Basta. Arschlöcher. Wie kommt der Teil auf USB-Stick? Ich habe sie draufgeladen. Wo, wie? Und keine Probleme. Sie hatten draußen auf dem Balkon telefoniert. Moment. Wahrscheinlich mit ihren Auftraggebern von BrainTech. Sie hat gelogen. Der Jüngere nahm Klebeband und Zange und kam zu ihr. Ich habe die Dateien von London ausgemailt. An wen? An mich selbst. Mailadresse? jane.anderson@gmx.de. Gelöscht. Mail an 2 Adressen. Auch an Troller. Ruf Troller. Sag, Computer ist abgestürzt und frag nach Passwort seiner Mail. Ein falsches Wort und... Der Ältere hatte die Pistole in der Hand. Der Jüngere hielt ihr den Hörer ans Ohr. Um Gottes Willen, wo bist du? Geht's dir gut? Ja, ich bin okay. Es ist grauenvoll, was hier abläuft. Troller! Was ist? Hast du die Dateien von BrainTech schon runtergeladen? Nein, das konnte ich noch nicht. Warum? Noch was. Wie lautet das Passwort für deine GMX-Adresse? Das kennst du doch. Sag's einfach. Der Kiriko. Nicht Matisse? Nein, das war früher. Sag mal, was ist denn eigentlich... Wie schreibt man Kiriko? D-E-C-H-I-R-I-C-O. Eine Minute später war die Mail mit den BrainTech-Dateien in Trollers Account gelöscht. Für immer. Wir gehen. Sie hat gelogen. Sie hat Strafe verdient. Ich warte unten. Mach schnell. Die Russen. Sie ist von den Russen überfallen worden. Oh mein Gott. Auf dem Bildschirm trat ein zierlich wirkender Mann mit wildem Haar und Rauschebart ans Pult. Krauthammer. Kant. Er wird den Club in die Luft sprengen. Die Kommissarin... Ich fürchte, Jane Anderson ist in der Hand von 2 Russen. Sie müssen helfen, sofort. Und hier am Wannsee ist gerade Kant. Wieder als Krauthammer. Adressen? Oh. Er nannte beide, dann war das Handy tot. Ich habe vor, wie angekündigt, Sie ein wenig zu provozieren. Vorher möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Eine Anekdote aus dem Leben eines 11-jährigen Jungen. Ich hoffe, Sie verstehen dann meine humanistische Position. Der bärtige Mann am Pult erzählte die Geschichte von der Schulhofschlägerei. Auf der Leinwand stand jetzt ein Text. Prolegomena, zu einer jeden künftigen Verteidigung der Menschheit, die als Wissenschaftskritik wird auftreten müssen. Paragraph 1, in den Tierversuchen zeigt die Hirnforschung ihr wahres Gesicht. Ich muss darüber, bevor die Bombe losgeht. Paragraph 3, der freie Wille des Mörders ist keine Illusion. Du darfst dich nicht ekeln. Ich dir Lust machen, wie nie. Ich werde mich rächen. Ich werde ihn jagen. Scheiß. Hey, warte auf mich. Was da? Schweig! Frank? Hier? Keine Angst. Die beiden tun dir nichts mehr. Er löste das Klebeband von ihrem Mund und zerschnitt die Fesseln. Sie beruhigte sich erst, als sie die Russen gesehen hatte. Den Jüngeren bewusstlos am Boden, den Älteren gefesselt ans Treppengeländer. Ich hab sie auf deinem Balkon beobachtet. Aber... mein Kickbox-Training ist doch zu was gut. Wieso bist du in Berlin? Ich habe mich an unsere Verabredung gehalten. Frederick McKinnick, der Erlöser, ist heute aus dem Koma erwacht. Troller erreichte die Villa über den Dachboden, schlich die Treppe hinunter und einen breiten Gang entlang zu einer Doppeltür, die in den Saal führen musste. Da gibt es nur eine Konsequenz, meine Damen und Herren. Den Tod. Hallo, Daniel. Troller. Daniel hatte den Krauthammerbart und die Perücke beiseite gelegt. Sein Gesicht war jetzt schmal und blass. Seine Haare graublond. Einsame Augen. Du solltest nicht hier sein. Ich dachte, du hättest mich gerufen. Du hast unsere Geschichte erzählt. Ich habe sie erzählt, weil ich denke, dass wir eingreifen müssen. Diese Leute dürfen mit ihren Plänen keinen Erfolg haben. Ja, wir werden uns wehren, Daniel, aber wir werden nicht einen einzigen Menschen töten. Niemand hat das Recht, den Menschen als Mittel zum Zweck zu benutzen. Wer sagt das? Immanuel Kant. Stopp! Hände hoch, alle! Daniel massierte sich mit den Fingern der linken Hand die Stirn. Ich verstehe dich nicht. Du bist Journalist. Du hast die Sensation deines Lebens. Es sind deine Ideen, denen ich folge. Lass mich das Falsche tun und tu du das Richtige. Das siehst du also auch so? Ja, aber wie willst du denn kämpfen, ohne schuldig zu werden? Es sind Menschen, Daniel. Sie können sich ändern. Wenn du sie tötest, werden ihre Ideen weiterleben. Ich gebe dir 30 Sekunden Zeit. Er brauchte den Satz nicht zu vollenden. Eine kleine Bewegung seines Zeigefingers würde das besorgen. Du musst das Ding hinlegen. Du bist nicht mehr Herr deiner Sinne. Bitte bleib stehen. Komm, Daniel. Keine Widerrede. Du machst die Story? Ja. Versprochen? Ja. Großes Indianer-Ehrenwort. Gut. Er nahm die Fernbedienung aus der Hand des Freundes. Hat Ihr Kollege geschossen? Neben dem südländisch aussehenden CIA-Mann stand ein anderer. Die DVDs bitte. Nein. Nun machen Sie schon. Wenn ich sie jemandem gebe, dann der Polizei. Das sind Beweisstücke. Deswegen wollen wir sie. Ich schwöre, es ist nichts drauf. Stimmt. Wissen Sie warum? Nein. Weil es sie nie gegeben hat. Eine DVD ist noch im Notebook. Die hole ich und stelle sie ins Netz. Was im Netz ist, lässt sich nicht zurückholen. Auch nicht von der CIA. Draußen, hinter einem rot-weißen Absperrband, standen die Teilnehmer der Konferenz. Und Jane. Ziemlich verbeult, aber attraktiv. Und neben ihr ein Kerl mit blonden Haaren. Das ist er also. Ja, Troller. Hallo. Frank Teschemacher. Er hat mir gerade das Leben gerettet. Danke. Ein Leben, das mir sehr lieb ist. Hm. Mir auch. Okay, ins Mazzini oder so? Mazzini? Kritik der mörderischen Vernunft. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jens Jola. Bearbeitung Ilke Feeth. Zweiter Teil. Es sprachen Troller Stefan Schad, Jane Ulrike C. Scharre, Frank Konstantin Graudus, Lock Siegfried W. Kernen, Graf Anne Moll, Daniel Iversen Stefan Schwarz, Kern Samuel Weiß, sowie Philipp Baltus, Kerstin Dräger, Eckhard Dux, Jonathan Gass, Jan Hofer, Stella Jürgensen, Peter Kämpfe, Ralf Nowak, Fjodor und Piotr Olev, Benjamin Uzerath, Traudel Sperber und Marc Zippel, Erzähler Anne Weber und Felix von Manteuffel, Musik Tilman Ehrhorn. Technische Realisation Thorsten Weigelt, Gerd-Ulrich Poggensee und Ole Halfer. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010.